Meine Damen und Herren, ich habe mich gefreut über Ihren herzlichen Applaus. Ich weiß, er galt dem Altmeister des Kabarets. Scheußlicher Name. Natürlich spricht mein persönliches Aussehen auch noch mit. Alles zusammen ergibt eine höfliche Möglichkeit zu wirken. Und meine Freunde, die heute hier eingeladen sind, das ist ja nichts Offizielles. Ich habe gesagt, ich möchte nur eingeladene Menschen haben, müssen natürlich etwas bezahlen. Ja, nein. Ja. Technisch, rein erzieherisch, weil ein Publikum, das nichts bezahlt, ein Auditorium, nicht lacht. Das ist ein Gesetz. Die tun das nicht. Warum das ist, weiß ich nicht. Aber so ist es. Meine Freunde werden wissen, was sie erwartet. Die lasen, ich war irgendwie USA, USA, USW, USW. Sagten, aha, und vorher Amerika. Die wissen ja Bescheid, wenn es meine Gemeinde ist. Die wissen genau, der fängt also an mit Amerika. Vielleicht so, ich kam dahin nach New York. Da sah ich als erstes ein Gefängnis. Das erinnerte mich an mein Gefängnis in der Hitlerzeit. Die Tür öffnete sich, ein baumlanger SS-Mann sprang auf mich zu, sagte, haben Sie Waffen? Ich sagte, nein, wieso, warum, braucht man hier welche? Und dann bin ich in meiner Lebensgeschichte, die jeder kennt schon. Also so denken meine Freunde. Ja, der zum Beispiel. Das ist ganz klar, die wissen da, der macht immer seine Lebensgeschichte. Und die muss ich heute enttäuschen, ich will wirklich etwas Neues. Neues auch aus meinem Leben, aber doch eben aus der Erfahrung, diese Amerika-Geschichte. Ich habe vorher nur zu sagen, aus der Lebensgeschichte, das muss wirklich noch rein, dass ich in der Schule gelernt habe, Englisch. Das muss rein. Wer nach Amerika fährt, muss ein bisschen Englisch, die sprechen ja gar kein Englisch, aber man muss es können. Da war eben die Schule so großartig. In der Schule habe ich im Englischen gelernt. Sehr, war kein guter Englischschüler, aber doch ein annehmbarer. Ich habe ein Gedicht gelernt. Wird mir unvergesslich bleiben. Alle die Sachen mit 14 Jahren vergisst man ja nicht. Our home is the ocean, our grief is deep. We feel no emotion as long as we sleep. Also das, so war es mir. Ein Seemannsgedicht. Ein Ozeangedicht. Wissen Sie, und das habe ich immer wieder im Leben verwenden können. Wenn man jemanden trifft, nicht wahr? Warum ist die Ocean? Ich meine, der stutzt im Moment, aber aber er weiß, ah, der kann. Lass voraus. Und dann hat man dieses Englische gelernt, aber man hat auch gemerkt, damit ist nichts anzufangen. Das ist Schulenglisch, im Inneren Schulverkehr, ohne weiter zu gebrauchen. Aber wehe, wenn Sie damit ins Ausland kommen. Können Sie es wegschmeißen. Nun also beginne ich am besten mit der Reise, mit dem Hinflug. Das war von München aus, in München-Riem, ging die Maschine ab und das war schon ein Erlebnis mit der richtigen Boeing, nicht wahr? Die sofort in die Höhe ging. Ich habe ursprünglich sagen wollen, wie unsere Preise. Aber das ist ein billiges Wortspiel. Wenn die Preise so billig wären wie das Wortspiel, hätte ich auch gar nichts gesagt. Nein, aber bevor wir das Festland verlassen haben, da haben hoch in der Luft, also das Festland, also das lag ja drunter schon, wir waren schon in der Luft, dann sehr nette Stewardessen eine makabre Modenschau vorgeführt. Schwimmwesten, sehr schicke, wirklich schicke Modelle, die mit allen Raffinessen ausgestattet waren, mit einem roten Glühlämpchen sogar. Ja, die führten das vor, ein Glühlämpchen. Das war für nachts gedacht. Wenn man da ins Wasser fällt, Schwimmbett und Glühlämpchen. Damit die Haifische nicht so lange zu suchen brauchen. Also diese Vorstellung, diese Zwangsvorstellung, da wirklich baden gehen zu müssen, war schrecklich genug. Es war Winter außerdem. Aber wie gesagt, es war eine Vorstellung zu kleinen Preisen und die Darstellerin nahm das selber auch nicht sehr ernst. Und dann gab es noch ein kleines Theater anschließend in Köln. Da mussten wir aus der Maschine raus zum Zoll in Köln. Und das war, also, da waren sehr zuvorkommende Beamte, muss ich sagen, sehr zuvor, jedem Schmuggeleiversuch zuvorkommende Beamte, jeder Mann ein Zoll. Diese Zollbeamten haben das abgefertigt alles. Und dann mussten wir wieder in unsere Maschine zurückgehen. Da ereignete sich etwas Eigenartiges. Damals da waren Fotoreporter, also von dem zweiten deutschen Fernsehen, die hatten sich aufgebaut beim Eingang für Herrschaften. Und ich war also von der Goethe-Institut, in dem Eingang für Personal. Economy war ich. Und da winkten die vom Fernsehen rüber. Ich soll da mit vor die Kamera kommen. Und das war ein Gewissenskonflikt. Wissen Sie, ich so, warum? Die waren ja nicht meinetwegen hergekommen, sondern weil Rainer Barzel. Also ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Der ist noch gar nicht bewährt. Rainer Barzel und ein General Hinkeldey, General Hinkeldey, da reingegangen waren. Und das war in einem Aufwasch, da sollte ich nun auch dazu, ja. Und, also ich muss sagen, in eitel wie ich bin, entsprach ich ihrem Wunsch widerstrebend. Aber doch. Denn nun kam ich in einen Konflikt hinein. Jetzt ging ich also First Class, stieg ich ein. Und das Fernsehen hat das abends beobachtet. Alle Fernseher sahen, wie ich erster Klasse reinging. Aber nun sieht das Fernsehen noch nicht so fern, dass mein Abstieg dann in die Economy beobachtet worden wäre. Die haben den Eindruck gehabt, ich fahre First Class da rüber. Das sind Konflikte, die nur ein Preuße verarbeiten kann. Herr Barzel beobachtete mein markantes Profil, wie ich seine Klasse betrat. Aber er ließ mich durchgehen. Wie man ihm ja auch manches durchgehen lässt. Es war ein Moment, so als ob er eine Höflichkeitsfloskel an mich richten wollte. Also mir kam es so vor, er wollte so sagen, na, sie und so. Und aber dann unterließ er es doch. Es war damals vor den Wahlen, wissen Sie. Und ich muss ihm ein bisschen zu linkisch vorgekommen sein. Ja, das ist mein Benehmen. Und nun war ich also in der Maschine drin. Wir flogen nun weiter, jetzt direkt nach Amerika. Und auf einmal, es war schon ziemlich lange Strecke, da war ich schon unterwegs, ließ mich der Captain der Maschine nach vorn bitten. Also ich möchte doch da in die Kanzlei kommen, wie heißt das Ding da? Cockpit, Kanzel, ja. Ja, ich sagte gerne und so und ging dann von meinem Personalsitz durch die erste Klasse durch, Hinkel da, Basel, nicht wahr? Zum Captain, ja, das war ein Erlebnis. War ich da ganz vorne bei den Instrumenten und so. Und da saßen nun der Pilot und sein Co-Pilot und noch so ein Angeber, der auf einer Streckenkarte immer genau angab, wo wir uns gerade befanden. Dann landeten wir. Das Erste, was mir entgegenleuchtete in diesem Land der Freiheit, mit der Freiheitsstatue, das war ein Schalter. Und als geborener Deutscher fühlte ich mich sofort zu Hause. Ja, sagte mir, jetzt pass auf, und legte einem der Schalterbeamten meinen Pass auf. Das ist richtig. Dein Brettchen. Und der Pass interessierte ihn weniger als mein Fragebogen, den ich schon an Bord hatte ausfüllen müssen. Ich hatte nur nicht so schnell geschaltet wie der hinter dem Schalter. Und nun sagte er, but you can what? Ich meine, das hat er nicht gesagt. Aber das habe ich gehört. Also, das war die erste Panne. Ich lachte verlegen, nicht wahr? Das wirkt immer sehr sympathisch. Aber der verstand keinen Spaß. Ich kein Wort. Und so unterhielten wir uns eine Weile. Das ist Schicksal. Sind Sie da? Nennen Sie bitte, ha? Ich sage noch einmal, oh, wo ist die Ocean? Hat der nicht verstanden? Hat der gar nicht verstanden? Und es macht mir einen Spaß, das zu rekonstruieren, weil ich das nie vergessen werde, die Situation. Ich merkte, hier ist ein Papierkrieg ausgebrochen. Der wollte ein Papier sehen. Der Papierkrieger konnte nicht genug kriegen. Ich machte mobil, ich zog alle meine Reserven zusammen, indem ich alle Papiere, die ich hatte in der Tasche, rausholte. Was? Stempelblatt und Formular habe ich vorhin hingelegt. Und so kam der Angriff zunächst mal zum Stehen. Aber was da stand, das war gar nicht mehr. Das war plötzlich ein Oberlehrer. Der stand vor mir, genau wie in der Schule, in der Quarta. So, jetzt werde ich mal nachsehen. Und da fuhr er mit seinem Finger durch mein Papier durch. Ich hatte alles ausgewählt, das Identitätskärtchen, ja, mit geboren und wann und wie und warum und so. Alles auf. Und nun wartete ich, dass er mit roter Tinte anstatt da ist. Da hat er einen Fehler gefunden. Das war ungeheuerlich. Sein Gesicht wurde noch magerer. Und als hätte er einen taubstummen Idioten vor sich. Also taubstumm verbiete ich mir. Zeigte er in eine Richtung, aus der ich gekommen war. Gar nicht, also der hat nichts mehr mit mir angefangen, der hat nur noch so. Und ich verstand das als Deutscher sofort. Das hat man in sich, nicht wahr? Die Sprache kennen wir. Und ging da, wo er mich hingewiesen hat, zu einer deutschen Stewardess. Die war noch da geblieben und ich sagte, wir müssen zusammenhalten, Stewardess. Hier geschieht etwas gegen Seebum, Deutschland. Denn sie verkörperte für mich Deutschland, die Stewardess. Also verkörpern ist übertrieben, die Erde. Ja, das, was sie hatte, stellte sie da. Und, nun nahm sie eine neue Karte und schrieb alles nochmal auf. Und, meine Damen und Herren, genauso, wie ich es aufgeschrieben hatte, aber genauso, ich habe genau hingeguckt, nur eine Eins, sie sagt, Janus, das war eine Eins. Das muss ich nun erklären, deswegen habe ich das hier mitgebracht. Die Eins hatte der beanstandet, ja, die habe ich so gemacht. In deutscher Art. Und das ist keine Eins, da hat der Beamte gesehen, das war der Haken hier, der Haken an der Sache, ja, das Häkchen. Und das hat sie weggemacht und das die amerikanische Eins und wenn man so macht, ist das eine Sieben in Amerika. Und deswegen war mein Geburtsdatum verfälscht. Ja, Sie haben es nachgerechnet, aber das war... Ja. Das ist klar, kann ich weitermachen, das ist sehr schön. Dann kamen die Abholer strahlend und beglückt. Das ist ja das Tolle bei Abholern, dass die immer freundlich sind. Also, ich bin noch nie abgeholt worden von mürrischen Menschen. Die können gallenkrank sein sonst, also, aber wenn sie abholen kommen, na, wie war? Das ist Abholerfreundlichkeit, die ist ja international. Und die haben die also vorgeführt mir. Ich war froh, dass sie so strahlend waren. War auch strahlend und sagte, da war er schon nicht mehr da. Ich sagte, Barzel, aber die kannten den gar nicht. Das hat mich erschüttert. Ja, ich habe toll, Hinkel da, das war nur schön, ne? Und dann fuhren wir zum Hotel und als wir ankamen im Hotel, war es 11 Uhr abends. Die Sonne schien hell am Himmel und es war Abend, also es war 11 Uhr abends, diese bekannte Geschichte, nicht wahr? Ich sah zur Sonne und ich sah auf die Uhr und dachte, was geht hier vor? Und also meine Uhr war es nicht. Also, offenbar war sie es doch. Ich hätte die Uhr nur zurückstellen müssen, wie üblich, auf 17 Uhr. Aber ich tat es nicht. Ich reagierte konservativ. Ich sagte mir, solange ich die europäische Zeit halten kann, halte ich sie. Ja. Gibt ja Leute, denen das gar nicht schwerfällt, die Zeit zurückzustellen. De Gaulle zum Beispiel oder Ernst Jäger oder so, die können das. Aber ich kann es nicht so ohne weiteres. Und immerhin machte ich einen Versuch. Ich sagte bei strahlendem Sonnenschein meinen Freunden, gute Nacht. Die sagten auch gute Nacht, aber sagten die, aha, das ist aber heilbar. Und dann ging ich ins Bett und am nächsten Morgen um 12 Uhr mittags europäischer Zeit. Es war Sonntag, die Zeit, also wo Werner Höfer immer anfängt, da Ordnung in die Sache bringen zu wollen. Ja. 12 Uhr, da machte ich dann den kleinen Dreh am Rädchen meiner Uhr und drehte so lange, bis wir aufstanden. Ich war der Zeiger, stand auf 6 und ich stand auf, weil ich ausgeladen war und so. Also so begann der Tag. Und im Hotel war alles noch ganz ruhig. Naja, 6 Uhr morgens, nicht? Und das Hotel hatte nun keinen Namen, war der erste Eindruck. Also ich kenne doch Hotels sehr viel, also die heißen entweder 6 Jahreszeiten Ich sage bewusst nicht, wie es richtig ist, weil es wieder Reklame sein könnte. Ja. Oder zum Goldenen Bären oder Parkhotel. Das Einzige, was man lesen konnte, war Hotel Fifth Avenue Nummer 1. Ja. Das ist das Erschütternde. Das hieß Nummer 1 der Fifth Avenue. Da kommt man hin, also wenn man von Greenwich Village kommt, also im Künstlerviertel von New York, durch ein Tor durch und gleich auf der rechten Seite ist das erste Haus, das Number One. Und so, und das veranlasste mich, diese suggestive Nummer 1 der Fifth Avenue, die ganze Straße entlang zu laufen. Ein rein europäischer Gedanke. Wie ich am Ende meiner Kräfte war, war ich noch am Anfang der Fifth Avenue. Ja. Das ist eine Strecke, auf der bleibt man. Ja, ja, sie. Wenn man nicht zu derselben gebracht wird. Es ist unvorstellbar und das muss man erlebt haben. Das muss man ergangen haben, sonst wirkt es nicht. Das wollte ich sagen. Avenue wird ja abgekürzt Ave dort. In ganz Amerika lesen sie nur statt Avenue Ave. Ohne Maria, also völlig. Und wenn man da lang läuft, sagen sich die Amerikaner, der hat einen Vogel, einen Wandervogel und fertig. Ich nahm mir dann eine Taxe und diese Taxe brachte mich in kurzer Zeit wieder zum Hotel. Das war witzlos. Damit war der ganze Spaß verdorben. Gar keinen Eindruck machte mir die Fifth Avenue. Und ich fuhr dann mit dem Fahrstuhl rauf, wohnte im 18. Stock und dachte, jetzt gehe ich erstmal ans Fenster und erlebe mal den wundervollen Anblick von New York, 18. Stock. Gucke raus und mache Fenster. Ein aussichtsloses Unternehmen. Sinnlos, da rauszukommen. Vor mir war ein anderes Haus. Ganz hoch. Und man wusste, wenn die da auf dem Dach standen, guckten die in ein anderes Haus. Ja. Also das ist New York und das wollte ich mal zur Sprache bringen. Ja, also Sie kennen sicher andere Reisebeschreibungen, intensiver Art oder so. Aber das sind Schriftsteller, wissen Sie, die sagen, die müssen was erleben oder die müssen was ranbringen. Ich nicht. Ne? Ich habe so genossen, wie ein einfacher Mensch genießen kann. Es war für mich sehr hoch. Und trotzdem, wenn man also von da oben in die Tiefe guckte, das war sehr tief unten, aber es war doch im Grunde genommen relativ. Schon der Blick vom 666, 666. Gebäude in der Fifth Avenue, war wesentlich imposanter noch. Also das hat das längst übertroffen. Ich bin da in 666 gegangen mit Freunden. Da waren Fahrstühle unvorstellbar noch für uns. Die gingen. Der eine, also da gab es Personen und Eilt und so wie TE, also ganz was Schnelles, sausten auf bis zum 30. Stockwerk durch. Und dann wurde gesagt, umsteigen. Und das macht uns dann klein und provinziell. Wenn dann erst umgestiegen wird und dann fährt man rauf zum Restaurant, da habe ich dann gesehen durch die Fenster des Restaurants, so große Fenster, und man sah in die Tiefe, also das war wirklich, das war nicht mehr relativ, das war wirklich unwahrscheinlich schön, und da bekam ich diese Lust zum Runterspucken. Sie kennen das, wenn man da das war nah dran. Ich konnte nicht runterspucken, weil mir die Spucke einfach weggeblieben war. Es ging nicht. Und erst als ich die Speisekarte dann vorgelegt bekam, lief mir das Wasser wieder im Munde zusammen. Es lockerte sich alles. Und das Wasser ist ja dort, ganz egal, wo es entsteht, ein Hauptnahrungsmittel. Es gibt dort kein Restaurant oder keine Speisewirtschaft gibt es ja nicht, wo sie nicht Wasser auf den Tisch gestellt bekommen, wenn sie reinkommen. Sie können trinken, so viel sie wollen. Aber sobald sie einen Schluck genommen haben, dann ist es ihnen Sonnenchlor. Ja, ist kein reines Vergnügen. Und dann greifen sie ganz von alleine zur Getränkekarte. Und nun die Talfahrt nun mit dem Fahrstuhl genoss ich dann mit der gleichen Lust wie die Fahrt hinauf. Noch glaubte ich nicht, dass dieses Erlebnis übertroffen werden könnte, und es ist übertroffen worden noch. Da war ein Fahrstuhlerlebnis, das muss ich etwas eingehender beschreiben. Da standen in einem Hotel, oder lagen in einem Hotel, 6 oder 8 Fahrstühle nebeneinander, und sie brauchten den Fahrstuhl nicht heranzuholen, indem sie mit dem Finger auf den Knopf drückten, wie man es hier doch tun muss, mindestens auf den Knopf drückten. Da genügt es, wenn sie mit der Fingerspitze in die Nähe einer Scheibe kamen. Da wurde es plötzlich hell, und dann gab es ein Peng, und ein Lichtchen leuchtete auf über irgendeiner Tür. Sie mussten da gleich hin, weil das Zeichen war, dass da der Fahrstuhl ankam, und da war keiner drin. Und sie gingen rein, sagen wir im zweiten Stockwerk, und da sagte eine melodische, sehr schöne, aber doch unendlich traurige Stimme: Second floor, going down. Das war ungeheuer. Going down. Und wenn sie sagten, ich will eigentlich nach oben. Going down. Das sind Erlebnisse. Und diese Fahrstühle, diese Lifts, haben etwas Gutes, so Erzieherisches. Da gibt es doch Leute, bitte nach ihnen immer. Bitte nach ihnen, ja? So ein kleiner Verein, der da draußen steht vor dem Fahrstuhl, bitte nach ihnen. Das ist da nicht möglich. Da geht der Fahrstuhl einen Moment auf, dann geht er wieder zu. Und wenn die sich nicht geeinigt haben, fährt er runter, bleiben sie runter. Das machen die einmal und nie wieder. Ja. Nochmal zum Hotel zurück in New York. Wie ich wieder mal da war, am Nachmittag des ersten Tages, da bekam ich ein kleines Präsent, einen hocheleganten Karton. Ich dachte, der schickt mir, also mit Schleifchen, mit seidenem Schleifchen, wundervolles. Ich dachte, welche Verehrerin oder welcher Verehrer? Nein, Verehrer nicht. Nein, das wäre in London vielleicht gewesen. Aber nicht da. Wer schickt mir diese Aufmerksamkeit? Und es stellte sich dann heraus, das war die Wäscherei. Ich hatte am Morgen 3 Paar Socken abgegeben und ein paar Hemden, und die kamen nun so zurück. Machte Eindruck. Schleifchen, wie sie zum Smoking getragen werden, in den Hemden, ja, aus Pappe, blau. Die Hemden waren tadellos gebügelt. Nylonhemden. Es ging ihnen dann an Kragen. Beim Verlassen New Yorks bekam ich einen großen Bahnhof, aber nicht also bereitet, sondern zu sehen. Und dann kam ich nach Washington, diese sehr kleine, niedliche Residenzstadt, das Bonn der Vereinigten Staaten. Dort wird regiert, Und darin unterscheidet sich's von Bonn. Ja. Und dieses Washington steckt voller Sehenswürdigkeiten und Merkwürdigkeiten. Für einen Mann von Bildung, wenn er sich das Museum angesehen hätte. Da war also ein großes, eine große Gemäldegalerie mit sehr vielen guten Rembrandts. Berühmten. Aber das hat mich nicht gereicht. Wissen Sie, also Rembrandts kann man oft sehen. Die müssen ja nicht immer die echten sein. Aber man bekommt sie oft gebunden. Und es ist ein Hauptgericht des Touristenmenüs dort. Aber à la carte gibt es auch naturwissenschaftliches Museum. Das habe ich mir bestellt. Da sieht man nämlich in diesem Museum die Weltraumkapsel ausgestellt. Die allererste, die in die Stratosphäre geschossen wurde und die dann in den Ozean flog und später aufgefischt worden ist von den Angelsachsen. Und das Ding gibt es ausschließlich in Washington zu sehen. Aber nicht auf dem Bildschirm oder so, sondern im Original. Der Reiz war daran, hier kann man das Original vor sich haben, also den Gegenstand an sich, das, also um mit Kant zu sprechen, das kantige Ding an sich, hier war das Unfassbare, hier war es anzufassen, wenn auch nicht zu begreifen. Ein Blick durch das Bullauge in das Innere der Kapsel wurde sichtbar. Messinstrumente, alle möglichen Geräte, was man so braucht, Schaltapparaturen zur Sicherung des Fluges, Apparaturen zur Sicherung der Sicherung. Und da hinein montiert und eingeschnallt und geknebelt, den Kopf nach unten, die Knie angezogen im spitzen, unbequemen Winkel, der Kosmonaut. Der hatte dort seinen Platz, na, also Platz... hat er nicht, also aber das, was man haben sollte als Platz. Das war einmalig und ich dachte ganz menschlich, der kann sich doch kaum rühren. Nicht? Wenn dem nun mal ein Rühren, also überkommen würde, nicht? Kann ja möglich sein. Was macht der dann? Und wohin? Ja, das denken Sie in dem Moment. Ist ja menschlich. Ich meine, der macht natürlich, was jeder Mensch machen würde. Aber wir können uns doch irgendwo hinbegeben. Ja, oder? Und was heranlangen. Aber der in seiner sauklugen Lage, nicht wahr? Also, saudumm kann man da wirklich nicht sagen. Das ist ja alles ausgemessen. Der konnte das eben alles nicht. Und das hat mich noch eine lange Zeit beschäftigt und mich auch angeregt. Und der Höhepunkt, den ich mir vorgestellt hatte vor der Reise, war im Los Angeles und Hollywood. Und gerade Hollywood war eine Enttäuschung. Ich komme noch darauf zurück. Ich muss erst noch mal San Francisco nehmen. Das ist, also San Francisco ist von einer unbeschreiblichen Schönheit. Und das ist die Katastrophe für mich. Wenn es unbeschreiblich ist, dann kann ich doch nur den Mund halten. Nicht? Also das ist dann muss ich noch von einem Friedhof berichten, der fiel aus dem Rahmen der üblichen Friedhöfe heraus. Ich habe also schon eine ganze Menge Friedhöfe gesehen, also auch in Sizilien oder Genua, die eigentümlich waren, aber nicht so schockierend. Die waren, also das waren kleine Eigentumsgräber, ja, mehrstöckig. Das muss man gesehen haben. Da kann man ein Parterre mieten oder im ersten Stock oder im zweiten kann man da beerdigt, also beerdigt nicht, das ist nicht das passende Wort, also bestattet. Da kann man bestattet werden. Und die Sarg- und Urnenhäuschen sind natürlich winzig klein, ganz klar. Und bevor die Toten da oder ihre Asche pietätvoll hineingeschoben werden, müssen sie sehr bald nach ihrem Dahingehen an ihrer eigenen Totenfeier teilnehmen. Das war aufregend. Das ist mir erklärt worden, die werden dann also geschminkt, das weiß man ja, das Blut wird rausgelassen, dafür wird Wasser reingetan, wird tadellos jede Falte weg und sie werden dann, sind dann bei ihrem eigenen Begräbnis anwesend. Das ist also für mich nichts, ich sage das gleich jetzt genau, es hat mir nicht gefallen. Ich habe noch die alte Vorstellung vom Hügel mit Efeu, nicht wahr, abwaschbar und so, das ist immer wieder durchgestoßen. Ja, ich möchte das nicht, da meiner eigenen Beerdigung da beiwohnen. Ich will den klassischen Hügel haben und ein Marterl drüber. Kleinen Spruch, ich habe mir den auch schon ausgedacht und gereimt. Noch stehst du hier, also wenn ein Wanderer vorbeikommt, nicht? Naja. Noch stehst du hier und ich bin hin. Bald bist du dort, wo ich jetzt bin. Es ist gar nicht frivol, was ich da, das ist die Empfindung, die ich da hineinmenge. Dann bleibt noch Los Angeles. Dieses Los Angeles, also in der Sprache der Schauspieler heißt ja Los Angeles Hollywood. Und das ist das große Los. Das große Los Angeles ist eine Anhäufung von Städten ohne Zentrum. Und wenn man weiß, was das Zentrum bei uns mal für eine Rolle gespielt hat. Ich habe hier Korrekturen gemacht. Dann erfasst man erst den Eindruck, der mich dort befallen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in Hollywood selber gewohnt habe oder in Los Angeles. Wahrscheinlich war es Hollywood. Denn meinem Hotel gegenüber lag ein etwas kitschiger Filmpalast, der 30er Jahre, ein Uraufführungstheater, chinesische Gotik mit neuseeländischem Barock. Und vor den Pforten dieses Uraufführungspalastes kann man Fußtritte von Weltstars bekommen. Also auf Postkarten oder auch im Original. Die Sache war mir nicht gleich klar, mir wurde erklärt, da treten die Stars also in aufgeweichtes Asphalt oder was es da ist und da wird der Eindruck dann festgehalten, den dieser Abtritt da macht und sehr amerikanisch, sehr hollywoodig. Die Größe ist dann wiedergegeben in Schuhformat. Das Ganze wird noch ausgegossen. Und da steht man nun davor und alle anderen kaufen die Postkarten. Ich habe sie auch gekauft, aber gleich weggeschickt. Und man sagt, ach, das ist Hollywood. Und dann machte ich einen Versuch aufs Exempel, eine Probe aufs Exempel. Und das misslang völlig. Charlie Chaplins Fußabdruck fehlte. Ich sagte, wieso fehlt gerade Charlie Chaplins Fußabdruck, dieser berühmte Fuß, da wurde dann gesagt, der Chaplin soll mit einigen sehr hohen und sehr entscheidenden Stellen auf dem Kriegsfuß stehen. Also der war auch nicht ausgedacht, der Kriegsfuß war auch nicht zu sehen, es war überhaupt nichts. Und offenbar muss Charlie Chaplin in oder für etwas eingetreten sein, das ihn dem Eintritt da nicht gestattet hat. Ja, dann sind wir mit Freunden durch dieses herrliche Beverly Hills gefahren, das wirklich reizvoll ist. Und die Freunde haben überall gezeigt, also da ist, da wohnt Buster Keaton und da hat Claire Gable gewohnt und Stuart Granger und die Garbo und John Crawford, also alle überall, wo eine Ecke war und da, leider ist die Säule davor und da ist so ein, ging hintereinander weg und freudig. Und hinterher haben sie mir dann also gestanden, dass es also gar nicht stimmte. Nicht für das. Ja, das, da habe ich ihnen dann gesagt, dass ich es auch gar nicht geglaubt habe. Die wollten mir eine Freude machen und ich wollte ihnen die Freude nicht verderben. Nicht mit einer Geschichte. Das war also in Los Angeles. Nach Los Angeles kam dann also New Orleans. Ich hatte immer New Orleans gesagt, weil das im Film und Fernsehen einem beigebracht wird. Das heißt, das glaube ich natürlich nicht. Und nun wussten die das nicht und haben also, die haben New Orleans gesagt da. Also ich habe sie auch nicht korrigiert. Sowas will man nicht machen als Fremder. Und New Orleans ist die Stadt des Mississippi. Das hatte ich ganz vergessen. In der Schule sichtbar war Mississippi. Der Mississippi, oder? Na, nicht die, also das geht dann, ja, es heißt ja die Wolga, die Rhone, die Elbe, nicht wahr? Und in Deutschland wäre mir so ein Gedanke gar nicht gekommen, aber da, wo immer Mr. und Mississippi, nicht wahr? Also, eine herrliche Stadt. Wir sind da hineingefahren vom Flugplatz und immer wieder fiel der Name French Quarter. Da reisen Amerikaner von weit her, Unbescholtene, eben gerade deshalb. Es hat einen Reiz. Das muss ich näher schildern. Ich meine, wir sind ja Erwachsene. Im Fernsehen würde es jetzt gesagt werden, dass also Jugendliche sich vorbereiten sollen. Aber hier habe ich das nicht nötig. Dieses French Quarter ist eben die Sünde. Also ich will mal so sagen, die Hauptstraße ist die Bourbon Street und tagsüber ist es eine Straße mit normalem Verkehr. Ja, wirklich, ja. Ja, abends ist sie also überfüllt. Nachtlokal reiht sich aneinander. Alle mit offenen Türen, die man einrennen kann und die tief blicken lassen. Und jedes Lokal hat seine eigene Anziehungs- und Ausziehungskraft. Die tanzen und hüpfen und wackeln mit dem Popo. Das ist schon einmalig. Manches erinnert an die Reeperbahn. Das muss ich hier betonen, ja. Nur ist nichts von so peinlicher Aufdringlichkeit. Der brutale Nepp springt nicht so ins Auge des Gesetzes. Es fehlen im French Quarter auch die in erleuchteten Schaufenstern aufgestellten atmenden Wachsfiguren der Herbert Street. Also diese Wachsfiguren, die ihr mehr oder weniger frisches Fleisch pedikürt, manikürt und manieriert zu Tagesbezahlungs- bzw. Nachtpreisen anbieten. Auf der Nepperbahn sind die Liebesdienstmädchen in ihren Unzuchthäusern eingesperrt. Ein freies Lieben führen sie. Ein Lieben voller Wonnen, frei nach Schiller. Dort frönt man dem Laster und dort huldigt man ihm. Das sind feine Unterschiede, die ich ausgearbeitet habe. Wer sich da traut, hineinzugehen, also im Sinne von Zutrauen. Ja, Zutrauen, die Betonung liegt auf zu, denn zu trauen lassen braucht sich da keiner. Und es ist auch keinem zu trauen. Die jeweiligen Freier bekommen auch ohne standesamtliche Hilfe die nötigen Unterlagen. Bitte lassen Sie mich ausreden. Zur Schließung des Bundes. Trauen heißt drüben Mary. Nicht zu verwechseln mit der Nötchen Marie, die der Freier vorher natürlich auf den Tisch legen muss. Ich komme gleich zu der Station Chicago. Wer von uns, der Chicago hört und noch nicht da war, dächte nicht sofort an die Schlachthöfe, an die Gangster und an Frankfurt am Main. Dazu ist zu sagen, Schlachthöfe gibt es kaum noch in Chicago. Das Vieh wird heutzutage gleich auf der Weide versandfertig gemacht. Ist rentabler. Und was die Gangster anbelangt, die sind also saturiert, nicht? Es gibt da keine, das gibt es nicht. Wer mir fragt, wo sind hier Gangster, zeigen Sie mir mal Gangster. Dann glaubt man einen Vorsichtsam. Wissen Sie, weil... Und nun die Sache mit Frankfurt am Main. Das hat auch seine Richtigkeit. In Frankfurt am Main hat man viel mehr das Gefühl in Chicago, als in Chicago das Gefühl in Frankfurt am Main zu sein. Das muss ja. Gewohnt habe ich in Chicago in einem Hotel mit einem deutschen Namen. Ich fragte meinen Begleiter, wie haben Sie eben gesagt? Er hatte gesagt, Sie sind nicht der Erste, der da gefragt hat, sagt der Konsul, und wiederholte nochmal Bismarck. Das Hotel hieß und heißt heute noch Fürst Bismarck, hat unter anderem eine Bar, die Wilhelm Tell-Stube genannt. Ja, in diesem Hotel fand ein kleines Essen statt. Da wurde also gegessen, wie immer, in der ganzen Welt. Und neben mir saß ein Herr Niemöller. Dr. Niemöller, ich sagte, entschuldigen Sie mal, sind Sie? Ich sagte, ja, aber das ist mein Onkel. Das war also ein echter Niemöller. Und am anderen Tag, am nächsten Tag, am Sonntag, den 7.3.65, weihte mich der Neffe des ebenso großen wie auch umstrittenen Kirchenmannes in die Geheimnisse eines Negergottesdienstes ein in Chicago. Und das war wirklich das einschneidende Erlebnis für mich. Ich bin bezichtigt worden, als ich das mal vorgetragen habe und auch hier die Veröffentlichung der Welt, dass ich mich über diese Sache lustig gemacht habe. Das ist ja egal, das wird immer gesagt, vom kabarettistischen Standpunkt hat damit gar nichts zu tun. Ich war wirklich erschüttert und zugleich erfreut über diese Gewalt, die da vor sich ging. Mir war das Phänomen schon vom Fernsehen her bekannt, diese mit- und hinreißende Lebendigkeit solcher Gottesdienste, dass aus der Gemeinde heraus Zurufe kommen, zustimmende oder ablehnende. Der Prediger sagt, das Reich Gottes wird kommen und die Gemeinde ruft dann ja, ja, ja. Oder der Prediger sagt, der Satan darf nicht Herr über uns werden, über unsere Seelen. Die Gemeinde ruft dann nein, nein, nein. Aber das dröhnt und reißt einen mit. Und nun selber da drin zu sitzen, das ist ein tief unter die Haut gehendes, großartiges Erlebnis. Die enge Tuchfühlung mit diesen jauchzenden, jubelnden, herzzerreißend, klagenden, wild aufschreienden Schwarzen ist notwendig. Da muss man aber eingeklemmt zwischen denen sein und mittendrin sitzen. Und da kann man dann was erleben und sich auf etwas gefasst machen. Es war einfach unheimlich und wieder Dr. Niemöller mir dann einmal mittendrin gestanden hat, was ihm selbst also an diesem Tage auch unheimlich. Und immer, wo Fanatismus die Oberhand gewonnen hat, ist es für vernünftige Menschen gefährlich. Ich bekam es manchmal mit der nackten Angst zu tun, wenn das ekstatische Jauchzen und Jubeln Windstärke 12 erreichte, während an meinen Mienen die peinliche Flaute des evangelischen Protestantismus abzulesen war. Und ich musste die ganze Zeit an die tiefgekühlte Heiterkeit meiner heimatlichen Kirche denken. Langsam, sehr langsam wird es ja also bei uns jetzt auch etwas aufgelockert in dem Sinne. Aber zu Hause bei mir, also in Görlitz noch in der Kinderzeit, da wurde O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit gesungen. Gar nicht, aber nichts von dem, wenn ein Ausländer da, der kein Wort Deutsch verstanden hätte, das gehört hätte, hätte er gedacht, es handelt sich um eine Trauerveranstaltung. Und das ist doch wohl sinnentstellend. Und hier brauchte man kein einziges Wort zu verstehen und bekam doch alles mit. Bedrückte und entzückte Menschen dankten dem sie Entzückenden und Beglückenden fröhlich und selig. Und im schroffen Gegensatz dazu stand eine alte schwarze Oma, vielleicht eine Lehrerin oder etwas, und die hat mit strengem Gesicht dagestanden und in dieses Geschehen immer hineingerufen, UNESCO, UNESCO, UNESCO. Und das war mir nicht klar, was da Literatur plötzlich zu suchen hatte. Ja, hör mal, UNESCO, UNESCO, UNESCO. Ganz wild. Ich fragte den Niemöller. Der sagt, das heißt God bless you. Aber... Ja, wir hatten nun schon anderthalb Stunden da tapfer abgesessen, aber langsam wird es einem zu heiß und so. Und jetzt wollten wir frische Luft schöpfen und da passierte das unerwartet erschreckende, die Brüder die ließen uns nicht raus. Die Schwestern auch nicht. Da wurde es sogar dem Niemöller Neffen ungemütlich. Ohnehin schon blass verlor er nun die letzte Farbe, was natürlich unter den Farbigen besonders provozierend wirkte. Ja, auf einmal wurde dann die Sperre aufgehoben und mit sehr freundlichem Gesicht winkten die uns raus und bedeuten uns, also rauszugehen, so schnell wie möglich. Also so viel, meine Damen und Herren, über schwarze Messen in Amerika. Und schließlich möchte ich noch auf ein Phänomen zu sprechen kommen. Das waren die dortigen Leuchtreklamen am Vormittag. Also wenn man morgens um 10 Leuchtreklamen sieht, dann haut das einen um. Alles, es wirkte gar nicht. Es wirkte so wie, als ob ein Clown geschminkt am Sarge seines Vaters sitzt. Also völlig gespenstisch. Und erst wenn es dunkel ist und die Leuchtreklame läuft auf allen Touren, da ist dann was drin. Aber vorher hat man das Gefühl, da hat einer das Licht nicht ausgemacht. Es war doch bei uns immer so, wenn man rausging, also hieß, der Letzte macht dann das Licht aus. Ja, das empfindet man da. Und die lassen das brennen, weil es billiger ist. Bei der Dunkelheit kann man dann sehen, dass unsere europäische Lichtreklame gar nicht mehr mitkommt. Das sind Lichteffekte und Effekttaschereien. Das rollt und springt alles nur so und hopst und scheppert, wackelt in den buntesten, grellsten Farben, zieht in blitzschnell zitternde Kreise, überschlägt sich, jagt sich über zwei Dächer weg, fällt 6 Etagen runter, fährt als Rad durch die Gegend, läuft feuerrot an und ist im nächsten Augenblick schon wieder dunkelgrün, macht sich sekundenlang unsichtbar wie weggeblasen und plötzlich kommt es an einer ganz anderen Stelle wieder und ist ganz was anderes. Ein tolles, hektisches Durcheinander. Das Chaos persönlich macht sich da breit, hervorgerufen von einer kalten, seelenlosen Technik, die aufs Präziseste funktioniert. Und das geht wochenlang und monatelang so und Jahre und Generationen durch funktioniert. Und auf einmal kommt dann ein gigantischer Kurzschluss und nichts mehr ist da, nicht mehr. Alle glauben, sie leben im Mittelalter und vielleicht ist da etwas Wahres dran. Aber auch das gehört zum Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dass man das für unmöglich gehaltene Tal der Finsternis einmal erlebt. Und das war eigentlich der Schluss. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen etwas von meinem Eindruck vermittelt habe, den ich in Amerika bekam. Wenn Sie rüberkommen, haben Sie bestimmt andere Eindrücke. Ich freue mich und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.